Nun aber spricht Jahwe also, er, der dich schuf, Jakob, und der dich bildete, Israel, sei getrost, denn ich erlöse dich, ich rufe dich bei Namen, mein bist du. Wenn du Gewässer durchschreitest, bin ich mit dir, und wenn Ströme, sollen sie dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer gehst, bleibst du unversengt, und die Flamme soll dich nicht brennen. Denn ich, Jahwe, dein Gott, der Heilige Israels, bin dein Erretter, ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle. Weil du teuer bist in meinen Augen, mir wert geachtet, und ich dich lieb gewonnen habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völkerschaften für dein Leben. Sei getrost, denn ich bin mit dir, vom Sonnenaufgang will ich deine Nachkommen herbringen und vom Sonnenuntergang her will ich dich versammeln. Ich will zum Norden sagen, gib her. Und zum Süden, halte nicht zurück. Bringe hier meine Söhne aus der Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, jeden, der sich nach meinem Namen nennt, und den ich zu meiner Ehre geschaffen, gebildet und bereitet habe. Man führe vor das Volk, das blind ist, obwohl es Augen hat, und sie, die taub sind, obwohl sie Ohren haben. All, ihr Völker, versammelt euch insgesamt, und die Nationen mögen sich zusammenscharen. Wer ist unter ihnen, der solches kundtäte und früheres uns vernehmen ließe? Mögen sie ihre Zeugen stellen, um Recht zu bekommen, und mögen sie hören und sprechen, so ist's. Ihr seid meine Zeugen, ist der Spruch Jahwes, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennet und mir glaubt und einseht, dass ich es bin, vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird keiner vorhanden sein. Ich bin Jahwe, und außer mir gibt es keinen Erretter. Ich bin's, der kundgetan und Rettung geschafft und verkündigt hat, und nicht war's ein Fremder unter euch. Und so seid ihr meine Zeugen, ist der Spruch Jahwes, ich bin Gott. Ja, von Ewigkeit bin ich derselbe, und es gibt niemanden, der aus meiner Gewalt zu erretten vermöchte, ich vollführe es, wer wollte es da rückgängig machen? So spricht Jahwe, euer Erlöser, der Heilige Israels, um euretwillen habe ich nach Babel entsendet und treibe sie alle als Flüchtlinge stromabwärts und die Chaldäer auf den Schiffen, die bisher ihren Jubel weckten, ich, Jahwe, euer Heiliger, der Erschaffer Israels, euer König. So spricht Jahwe, der im Meer einen Weg anlegt und einen Pfad in gewaltigen Wassern, der Wagen und Rosse ausziehen lässt, das Heer und seine Gewaltigen, allesamt liegen sie nun da, um nicht wieder aufzustehen, ausgelöscht sind sie, wie ein Docht verglommen. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht mehr auf das, was einst geschah. Fürwahr, ich vollführe etwas Neues, schon sprost es auf, erkennt ihr es nicht? Und ich will in der Wüste einen Weg, in der Einöde Ströme schaffen. Preisen soll mich das Wild in der Steppe, Schakale und Strauße, dass ich in der Wüste Wasser, Ströme in der Einöde beschaffe, um mein Volk, mein Auserwähltes, zu tränken. Das Volk, das ich mir gebildet habe, sie sollen meinen Ruhm verkündigen. Aber nicht mich hast du angerufen, Jakob, noch dich um mich bemüht, o Israel. Du hast mir nicht Schafe als Brandopfer von dir gebracht, noch mich geehrt mit deinen Schlachtopfern, ich habe dir keine Beschwerde gemacht mit Speisopfern, noch dich belästigt mit Weihrauchspenden. Nicht hast du mir um Geld Gewürzrohr erworben, noch mich gelabt mit dem Fette deiner Schlachtopfer, vielmehr nur Beschwerde hast du mir gemacht mit deinen Sünden, mich belästigt mit deinen Vergehungen. Ich bin es, der ich deine Übertretungen um meinetwillen ausdilge und deiner Sünden nicht mehr gedenken will. Erinnere mich doch, wir wollen miteinander rechten, zähle du auf, damit du Recht bekommst. Schon dein erster Anherr hat gesündigt, und deine Mittler empörten sich wider mich. So entweihte ich den heiligen Fürsten und gab Jakob dem Bannepreis und Israel der Verlästerung.